Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3. 270 an Goethe. Jena, den 27. Januar 1797. Da Sie jetzt mit Farben beschäftigt sind, so will ich Ihnen doch eine Beobachtung mitteilen, die ich heute mit einem gelben Glase gemacht. Ich betrachtete damit die Gegenstände vor meinem Fenster und hielt es so weit horizontal vor das Auge, dass es mir zu gleicher Zeit die Gegenstände unter demselben zeigte und auf seiner Fläche den blauen Himmel abspiegelte, und so erschienen mir an den hochgelb gefärbten Gegenständen alle die Stellen hell purpurfarbig, auf welche zugleich das Bild des blauen Himmels fiel, so daß es schien, als wenn die hochgelbe Farbe mit der blauen des Himmels vermischt jene purpurfarbe hervorgebracht hätte. Nach der gewöhnlichen Erfahrung hätte aus dieser Mischung grün entstehen sollen, und so sah auch der Himmel aus, sobald ich ihn durch das Glas betrachtete und nicht bloß darin abspiegelte. Das aber in dem letztern Fall purpur erschien, erklärte ich mir daraus, dass ich bei der horizontalen Lage des Glases durch die Breite desselben also den dickern Teil sah, der schon ins Rötliche fiel, denn ich durfte bloß das Glas von der einen Seite zuhalten und die Gegenstände als wie in einen Spiegel hineinfallen lassen, so war da ein reines Rot, wo vorher gelb gewesen. Ich sage Ihnen mit meiner Bemerkung schwerlich etwas Neues, indessen wünschte ich zu wissen, ob ich mir das Phänomen recht erklärte. Hinge es wirklich nur von der größeren oder geringeren Verdichtung des Gelben ab, um mit dem Blauen bald purpur, bald grün hervorzubringen, so wäre die Reziprozität dieser zwei letztern Farben noch interessanter. Haben Sie gelesen, was Campe auf die Xenien erwidert hat? Es geht eigentlich nur sie an, und er hat sich auch höflich benommen, aber den Pedanten und die Waschfrau nur aufs Neue bestätigt. Was das Archiv des Geschmacks und der Genius der Zeit zu Markte gebracht, haben Sie wohl schon gelesen, und des Wandsbecker Boten klägliche Verse. Leben Sie recht wohl, ich wünschte, dass Sie bald von allen lästigen Amtsgeschäften frei zur Muße zurückkehren möchten. SCH